Gestaltung. Bekanntes. Eine Welt, wie die unsere eine ist, hat Eigenschaften an sich, welche sich durchaus benennen lassen. Diese Eigenschaften haben ihre Eigenheiten, durch welche sie sich in einer unterschiedlichen Art emanieren. Entsprechend dieser Eigenheiten ist alles an dieser Welt einheitlich, da alles im Gesamten auf gleichartige Weise ausgebildet und geprägt ist. Für alles gelte ein und dieselbe Dimension. Eine Dimension des Ganzen im Gesamten wäre das. Das alles ist gut, wenngleich die Natur nicht alleine nur schön, sondern zuweilen auch schrecklich sein wird. Somit kann man es einfach sagen, dass diese Welt ein Idyll geblieben ist, welches das Licht, aber auch den Schatten kennt. Der Mensch gehört zu dieser Welt dazu. Er ist ein Teil von ihr. Auch wegen seiner Zivilisation ist das so gegeben. Er möchte schließlich auch in dieser Welt leben und sich in ihr zurechtfinden können.